Erster König Nebukadrezar greift Jerusalem an. Er hat viele Soldaten dabei. Zweiter Gott spricht zu Jeremia. Er soll zu König Zedekia gehen. Gott gibt die Stadt dem König von Babel. Er wird die Stadt verbrennen. Dritter Zedekia kann nicht weglaufen. Er wird gefangen. Er muss nach Babel gehen. Vierter aber Gott sagt etwas Gutes zu Zedekia. Er wird nicht im Krieg sterben. Fünfter er wird in Frieden sterben. Die Menschen werden um ihn weinen. Sie verbrennen gute Düfte für ihn. Sechster Jeremia sagt das alles zu König Zedekia. Das war in Jerusalem. Siebter die Soldaten aus Babel kämpfen gegen Jerusalem. Sie kämpfen auch gegen Lachis und Aseka. Nur diese Städte sind noch da. Achter Gott spricht wieder zu Jeremia. König Zedekia hat ein Versprechen gemacht. Alle Diener sollen frei sein. Neunter jeder soll seine Diener freilassen. Das gilt für Männer und Frauen. Niemand soll seine Brüder als Sklaven halten. Zehnter die Anführer und das Volk machen das. Sie lassen ihre Diener frei. Sie zwingen sie nicht mehr. Elfter aber später ändern sie ihre Meinung. Sie holen die Diener zurück. Sie machen sie wieder zu Sklaven. Zwölfter da spricht Gott wieder zu Jeremia. Dreizehnter Gott sagt, ich habe eure Väter aus Ägypten geholt. Dort waren sie Sklaven. Ich gab ihnen Regeln. Vierzehnter nach 6 Jahren soll jeder Diener frei sein. Aber eure Väter haben nicht gehört. Sie haben nicht auf mich geachtet. Fünfzehnter ihr habt es zuerst richtig gemacht. Ihr habt die Diener freigelassen. Ihr habt das im Tempel versprochen. Sechzehnter aber jetzt seid ihr wieder böse. Ihr habt die Diener wieder geholt. Ihr zwingt sie wieder zur Arbeit. Siebzehnter Gott sagt, ihr habt nicht auf mich gehört. Ihr habt keine Freiheit gegeben. Jetzt kommen Krieg, Hunger und Krankheit. Achtzehnter die Männer haben ihr Versprechen gebrochen. Sie haben ein Tier geteilt. Sie sind hindurchgegangen. Neunzehnter das waren die Anführer und das Volk. Sie sind zwischen den Fleischstücken gegangen. Zwanzigster ich gebe sie ihren Feinden. Die Feinde wollen sie töten. Vögel und Tiere fressen ihre Körper. 21. Ich gebe auch König Zedekia den Feinden. Die Soldaten aus Babel kommen zurück. Sie werden ihn fangen. 22. Gott sagt, die Soldaten kommen wieder. Sie nehmen die Stadt ein. Sie verbrennen alles. Niemand wohnt mehr dort.